Lieber Papst, heute schreibe ich mal dir mein allerliebstes, oberes Hirtentier. Lieber Papst, ich kann's ganz gut verstehen, dass nur du weißt, wohin wir sollen gehen. Dank dir muss ich mir keine Gedanken machen, auch wenn die anderen Leute über uns lachen. Weiß ich, du, nur du kennst den Weg raus aus dem sozialen Abstieg. Oh, oh, oh, oh, Papst meiner, mein Konservator, der du bist im Vatikan. Rette meine versaute Seele, du bist der Einzige, der das kann, neben Jesus. Lieber Papst, heute schreibe ich dir, ist denn wirklich ein jeder ein Tier, der nicht wie du auf Frauen steht und es offen ausspricht, statt sich an kleinen Kindern zu vergehen? Lieber Papst, danke, dass du den Rat der anderen für die Abschöpfung des Zölibats energisch ablehnst und für so immer noch tragen das so alte politische Joch. Oh, oh, oh, oh, Papst meiner, mein Konservator, der du bist im Vatikan. Rette meine versaute Seele, du bist der Einzige, der das kann, neben Jesus. Lieber Papst, ich bin ganz entzückt, dass du dich auf Seiten der Bruderschaft drückst und du jedem so deutlich zeigst, dass die Kirche nicht mal die Bösen beißt. Lieber Papst, ich kann es verstehen, wenn du's nicht ertragen kannst, das Unrecht zu sehen. Doch ist es nicht deine Aufgabe, uns zu weisen in bessere Tage. Oh, oh, oh, Papst meiner, mein Konservator, der du bist im Vatikan. Rette meine versaute Seele, du bist der Einzige, der das kann, neben Jesus. Ich sehe so viele Menschen beten, die dagegen sind, Kinder zu töten. Ich sehe so viele Eltern weinen, die am Ende sind vom Kinderschreien. Ich höre so viele Kinder schreien, sie ihre Tränen, sie weinen. In ihrer Not beten sie zum Herrn, doch scheinbar ist er ihnen fern. Die Kirche, ich kann es nicht verstehen, wollen nicht auf die Straße gehen. Sagen lieber, seid froh im Himmelreich, da geht es euch nicht so. Oh, oh, oh, Papst meiner, sei dir gewiss, die alle geben nicht viel auf dich. Sie haben gewartet, du warst ihnen fern, daraus solltest du vielleicht lernen.